Delfin sitze ich hier neben dir, doch ich frage mich, was soll ich hier? Ich würde viel lieber allein sein und dir so ganz in Ruhe verfallen sein. Deshalb bitte ich dich jetzt zu gehen, lass mich einfach so hier stehen. Du meinst wo sitzen? Ja, das kann sein, aber lass mich allein. Bleibst du noch weiter hier, dann steh ich weiterhin so neben mir und dann sind wir schon zu dritt. Und die Katze zähl ich da nicht mit. Du kannst von mir aus jetzt fluchen gehen, doch ich muss mich jetzt erstmal selber suchen gehen. Das muss halt einfach sein, also lass mich allein. Bitte sieh es ein und lass mich.